Sexualpathologie, der einzige Erotik-Podcast mit Becker und jetzt geht's los. Ich heiße Roger, dann gibt's noch Tim. Tim. Und Henrik. Henrik! Ja. Becker. Und wen noch? Konnichiwa. Was? Konnichiwa? Konnichiwa? Zweite Takes sind immer die besten Takes. Ja. Ja. Ich sag genau dasselbe wie im letzten Take. Wir haben den ganzen Podcast schon mal aufgenommen und dann ist uns leider aufgefallen, ups, wir haben nicht auf Play gedrückt und auch nicht auf Record. Und jetzt machen wir einfach alles nochmal. Außerdem war da dieser Brummton. Der Summton. All hail the Hypno-Toad. Hypno-Toad. Hypno-Toad. Ja, da sind wir wieder. Ja, und willkommen. Ich bin wieder hier. Keiner hat dich vermisst. Das stimmt nicht. Ich habe doch so viele E-Mails gelesen, wo es hieß, wir vermissen Henning. Ja, und das Rebecca ist doof. Warum Nein, das stimmt du, warum nicht. Hast du die dann nicht weitergeleitet? So. Nee, ich glaube, das waren so zwei oder so, die gesagt haben, dass sie mich vermissen. Ja. Was ich übrigens sehr schön fand. Wollte ich mich nochmal für bedanken. Wir haben dich auch vermisst. Ja. Das ist kollektiv, kann man das jetzt nicht so sehen. Es fühlt sich auf jeden Fall an, als wäre ich nie weg gewesen. Ja, das es war schön, als wir am Kamin in der Schweiz das gehört haben. Ja. Deine Weihnachtsnachricht. Genau. Ja. Deine Ansprache. Danke. Das gibt mir Kraft. Vor allem, nachdem ich aus Japan rausgeworfen wurde. Wir haben schon lange keine Folge mehr aufgenommen. Ja. Aber das ist nicht so schlimm, weil wir haben trotzdem ja immer genug von uns gehabt. Wir sehen uns ja jeden Tag noch mehr als sonst in letzter Zeit. Ja. Weil vielleicht schaffen wir es heute ja, einen Podcast aufzunehmen, ohne uns an die Gurgel zu springen. Ja, mal schauen. Ja, also weiß nicht. Ich kann auch versprechen, ist eigentlich Jubiläumsfolge heute? Ja, immer ist Jubiläum. Ja, es ist das 31. Jubiläum von Moralpathologie. Ja. Ist es nicht einfach das zweite Mal, dass wir zu fünft aufnehmen, Jubiläum? Das glaube ich, ja. Das ja, kann sein. Das stimmt. Ja. Ja, heute vor genau einem Jahr, nein, bessere News. Am Dienstag, in genau 100 Jahren, hat Doraemon Geburtstag. Sehr gut. Dun, dun, dun, dun. Ja, also ich verspreche jetzt auch hier hoch und heilig, dass ich nie wieder nach Japan gehe. Ich habe ja eh ein Reiseverbot. Ja, du bist rausgeworfen. Ja, ich habe ein Haiku über Nintendo geschrieben. Jetzt bin ich Persona non grata. Unten durch. Hast du dein Gesicht verloren? So wie Günter Grass. Ja. Das Gesicht habe ich da gelassen. Ein Haiku über Israel. Oh Mann. Naja, auf jeden Fall, ich frage mich, wie das in 100 Jahren ist, wenn Doraemon dann wirklich Geburtstag hat. Dann gibt es auch Doraemon. Ob die Leute dann feiern. Also, ob da dann so eine ganz große Party in Shanghai gemacht wird. Ja, wie viele wäre es dann, der? Der Nullte. Es wird halt in 100 Jahren geboren. Aber es ist doch ein Roboter. Ja, aus der Zukunft aber. Genau, es kommt durch die Schublade in Nobitas Schreibtisch. Das ist eine Zeitmaschine. Und da kommt er dann zurück, um Nobita zu helfen. Singt Elton John auf der Party. Wahrscheinlich eine Computer. Ja, ein Hologramm, so wie bei Tupac. Ja, genau. Tupac und Elton John. Elton John. Aber man muss erst die Technik erfinden, damit man auch das Klavier als Hologramm. Ja, das wird auf jeden Fall wieder einiges kosten, aber da scheuen die Chinesen ja eh keine Kosten, normalerweise. Ja. Sonst Nachrichten gab es eigentlich nichts außer Doraemon, ne? Doch, ganz viel. Der Gründer der Moon-Sekte, Sun Myung-Moon, ist im Alter von 92 Jahren gestorben, am Montagmorgen. Er war 92 und hatte eine Lungenentzündung und jetzt werden sich seine Söhne drum streiten, wer seine Nachfolge antritt. Und meine Prognose ist, in spätestens 5 Jahren gibt es ungefähr 50 Moon-Sekten. Ich finde es nicht okay, dass du hier immer so off-topic bist. Ja. Ja, das war doch schon letztes Jahr, oder? Das hat weder was mit Alf zu tun. Ja. Nee, aber das ist ja schon traurig, wenn man genau einen Tag vor Doraemons 100. Tod ist. Also, ihr habt es hier zuerst. Ban Ki-moon ist tot. Genau, Ban Ki-moon. Ja. Naja. Ja. Ist Butros Ghali wieder Nachfolger. Patros Ghali. Der hat sich umgenannt in Salakis. Weißer Käse. Ja, stimmt. Weißer Käse. Ja, gibt es Ursprungsnamen? Ja, Ursprungsnamen gibt es natürlich wie immer. Auch heute, ich hoffe mal wie immer, dass ich auch keinen vergessen habe. Ja, du wirst. Ich werde natürlich wieder jemanden vergessen haben. Immer wenn man so lange Pause macht, dann ist das nun mal so. Man nimmt es mir nicht übel. Merowinger von Facebook. Also ich finde das ein bisschen, wenn man keinen echten Namen hat, dann ist es schwer, einen Ursprungsnamen zu vergeben. Weil ja. dann nichts, also wenn es jetzt nicht passt, dann bin ich nicht schuld, aber ich werde auch nicht noch einen channeln. Ist das der aus der Matrix? Mhm. Das ist der von Matrix, dem, von den guten Matrix-Filmen. Also zwei. Welche? Von drei. Ja. Also, na gut, eigentlich ist gar keiner gut, aber zwei ist schon der beste, oder? Ja. Das ist einhellig. Zwei ist doch einfach nur Tekken 3, oder? Ja, was? Ich hab doch gesagt, genau, zwei ist der beste. Also auf jeden Fall. Oh. Dann Frank aus Schloss Holte-Stuckenbrock oder Stuckenbrock, wie auch immer diese Stadt heißt. Aber sie heißt wirklich so. Oder ja. Stadt, ist ein Ort mit 20.000 Einwohnern oder so. Schloss Holte-Stuckenbrock-Brock. Ja, genau so. Schloss Holte-Stuckenbrock-Brock-Brock. Der, gegründet von einem Stotterer. Der heißt Nakushinu. Mhm. Das ist aber ziemlich negativ. Ja, das ist echt ein negativer Name. Der darf nicht nach Japan einreisen. Nee. Auf jeden Fall nicht unter seinem Ursprungsnamen. Nee. Also am besten aus dem Pass austragen lassen. Ja. Dann Henning. Henning wollte einen Ursprungsnamen. Henning aus Amberg. Nicht ich. Aha. Gibt es noch mehr Hennings? Ja, zwei, also mindestens zwei sind jetzt bekannt. Henning ist ein guter Name für Ursprungsnamen, weil da kommen immer, wenn man das channelt, kommen immer so weiblich klingende Ursprungsnamen bei raus. Ja. Dann channel mal. Hast du was dazu zu sagen? Das ist halt so ein Gegenpol. Ah, okay. Deswegen haben wir dich ja auch gegen Becker ersetzt und nicht gegen einen anderen Mann. Genau, gegen das komplette Gegenteil von mir. Okay, aus Amberg ist Lu-i-Kuku. Und auch seine Frau Silvia wollte einen Ursprungsnamen und bekommt ihn auf diesem Wege Lafussi. Lafussi. Und Clemens aus Facebook ist Sasabu. Dann hat ein Herr, der geschrieben wird G-W-Y-D-I-O-N-W. Ach, der Gideon. Der hat gesagt, wer seinen Namen richtig ausspricht, der kriegt eine Tüte Gummibärchen aus Facebook. Ich tippe auf Gideon. Ich tippe auf Gwidjon. Ich tippe auf, Walisisch ist eine dumm geschriebene Sprache. Okay. Was meint ihr? Bernd. Ganz stimmt. Nicht. Könnte sein. Keine Gummibärchen. Ich glaube, das ist vielleicht aus die Nebel von Avalon und dann wäre es Gwydion. Okay. Mal gucken. Also ich denke, da wird schon was Richtiges dabei gewesen sein. Hm. Aber was einfacher auszusprechen ist, ist auf jeden Fall Uyaro. Außerdem kommt noch Armin aus Groß-Rogan. Das ist, glaube ich, aus Herr der Ringe, oder? Ja, ist direkt da. Ein Reiter von Rogan. Der ist Rekuso. Und das waren die Ursprungsnamen. Ich gebe zurück ins Studio. Ja, da sind wir wieder. Was gibt es sonst noch zu besprechen? Ich muss noch nachliefern von letztem Mal. Ich hatte gesagt, dass ich noch die Anagramme von Lord Voldemorts Name in verschiedenen Sprachen vorstellen werde. Stimmt. Das finde ich bei unserem Podcast sowieso gut, dass wir sagen, das erzähle ich in der nächsten Folge, dass wir das immer... Immer passiert das auch tatsächlich. Ja, unsere Schreiberlinge vergessen nie, das was in der Vergangenheit passiert. Mal passiert. Ja, und dann habe ich, einerseits habe ich aber auch eine sehr lustige Liste gefunden von Namen von Lord Voldemort, Anagrammen, die nicht gewählt worden sind. Ich glaube, das habe ich mal gesehen. Sehr, sehr unterhaltsam. Ja, und da will ich zumindest ein paar von auch vorlesen, weil die einfach so bescheuert sind. Also man muss bedenken, der Standard ist Tom Marvolo Riddle oder I am Lord Voldemort. Und das ist erst schon mal ein sehr gutes Anagramm, aber zum Beispiel auch sehr gut wäre Lord Earldom Vomit oder Motor Marvel Dildo. Immortal Love Rod. Also 90% ist mit Dildo irgendwie. Old Immortal Lover gibt's auch. Hm. Mr. Tom A. Dildo Lover. Ja, und so weiter. Aber jetzt brauche ich nichts mehr davon vorlesen. Und jetzt lese ich die echten Namen vor, die sind nämlich ähnlich gut. Also wir hatten ja gesagt, es gibt eben dieses dumme Anagramm mit Lord Voldemort und dann ist der Name halt jeweils anders in verschiedenen Sprachen, damit das mit dem Anagramm hinhaut. Der Mittelname zwischen Tom und Riddle, oder? Nein, alles. Zum Teil die ganzen Namen. Und zum Beispiel heißt er in der holländischen Version, heißt er Martin Asmodon Willein. Und das Martin, der böse Martin. Ja, und das heißt dann halt auf Holländisch, mein Name ist Voldemort. Aber Willein im Nachnamen ist auch schon komisch, weil das klingt wie Willen halt. Ja. Wie beim neuen Expendables-Film. Ja. Der Charakter von Jean-Claude Van Damme ja auch. Wie heißt der? John Villain oder so? Jean Villain. Ja. Ich finde, es gibt viel zu wenig holländische Bösewichte. Ja. Ja, es gibt nur Goldständer. Wie heißt der auf Deutsch? Tom Forlost Riddle? Ich glaube Forlost, ja. Was? Und hier steht als Kommentar: Forlost sounds like Vollhorst. Den haben sie nochmal gerettet. Voll Horst Voldemort. Ja, sehr gut, also äußerst gut. Es gibt noch ein paar, die wirklich, wirklich ziemlich gut sind. Zum Beispiel ist, ich glaube, die beste ist die dänische Übersetzung, die ist nämlich Romeo G. Detlef Junior. Wie kommt ihr bitte darauf? Und da kommt dann Jack R. Voldemort oder Jack R. Voldemort. Und ich finde es einfach unglaublich, dass das wirklich funktioniert dadurch und der Name trotzdem so bescheuert ist. Ja. Romeo G. Detlef Junior. Romeo Detlef. Komm mal bei die Mama. Genau. Wir wissen, wenn das so Junior, wenn es so Abkürzung hat, heißt ja noch J und R über, wenn noch sowas überbleibt, dass ob die dann auch so in anderen Sprachen HRSG oder so nach dem Namen haben. Ja, vielleicht. Tom Vollhorst wollte mal. Aber es ist gut, dass die gleich Eselsbrücken mitliefern. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gut. Und auf Schwedisch heißt es Tom Gus Mervolo Dolder. Und das ist dann komischerweise übersetzt sich dann nach Latein. Zu Ego Sum Lord Voldemort. Ah, das hat was Cooles irgendwie wieder mit Latein. Ja, die Schweden. Naja. Ja. Tom Gus Mervolo Dolder. Klingt auch nach Dildo irgendwie. Ja, das klingt alles ziemlich bescheuert. Blödes Rätsel ist. Warum haben die nicht gleich Lord Dildomort genannt? Ja. Da. Das wäre schön. Das ist doch die versteckte Nachricht da drin. Das ist doch nicht die schwarze Magie, sondern diese ganzen sexuellen Eskapaden, die bei Harry Potter eigentlich die Kinder verderben. Ist genau wie einmal da in dem Buch, in Band 5, wo Harry und Cho Chang so einmal auf einer halben Seite nicht vorkommen. Da hatten die Sex. Ach so, das war so offscreen. Ah, und deswegen hat er gemeint, it was wet, als Hermione gefragt hat, wie es war. Mhm. Ja, es ging nämlich nicht um den Kuss. Sondern um den Regen. Und jetzt lese ich den letzten Namen vor, nämlich die französische Version Tom Elvis Jedusor Je suis Voldemort. Elvis. Also, wenn man es alles miteinander verbindet, dann finde ich echt Romeo Elvis Detlef Tom whatever. Ja, ist ein guter Name. Ja, vielleicht doch besser Marvel Dildo Immortal oder so. Ja, das war meine Retrospektive Voldemort-Anagramme. Aus aller Welt. Aus aller Welt. Mhm. Vielen Dank. Ja. Und was gibt's jetzt? Ja. Nix? Nee. Okay. So. Ach nee, ich kann noch was erzählen. Ah, stimmt, genau. Ja, ich war ja neulich einmal auf einem Junggesellenabschied. Oh. Und ich habe die Geschichte noch nicht erzählt, weil ich warten wollte bis zur Aufnahme. Wow. Das heißt. Aber jetzt ist schon wieder antiklimaktisch, weil. Ich fühle nichts mehr dabei. Es ist schon zwei Wochen so wie, her. Ja, so wie es ist so, wenn man denkt, ich muss das jetzt allen erzählen und dann erzählt man es nicht und irgendwann denkt, ach. So wie wenn man mich jetzt über Japan fragt, weil das auch schon so lange her ist. Schon ja, wieder. Genau. Ist genauso wie wenn man so ein Geheimnis ganz lange behält, wie Joey bei Friends. Oh, ey. Nichts, Mann, ich wollte es vielleicht noch sehen. Nein. Also ich kann ja mal erzählen von dem schönen Tag oder die Highlights des Tages. Ja. Ja. Also. Aber warte, erzähl das mal von rückwärts. Erzähl mal, wie du am nächsten Tag aufgewacht bist und dann piecen wir zusammen, was davor passiert ist. Ja. Ich hatte einen Tiger tätowiert und einen Affenpenis. Nein, keine Ahnung. Im Mund. Tätowiert. Genau. Tätowiert. Besser, weil ich bin komplett ohne Zehennägel und Fingernägel aufgewacht. Ich weiß nicht, wo die sind. Nee, ich hatte so ein Rudel Enten um mich rum. Laufenden. Wie viele davon waren Enten? Es waren alles Igel. Aber die haben Schnecken gefressen. Ja. Die haben die Schnecken von deinem Körper gefressen. Okay, und jetzt, wie es in echt passiert. In echt. Also das war gar nicht echt. Das war Fantasie. Sehr schöne Fantasie. Ach, oh, ja. Laugh track. Aber wir machen jetzt heute Sitcom-Folge, ne? Also deshalb, die Leute, wir nehmen heute vor Live-Publikum auf, falls ihr euch wundert. Das ist die komplette Uni Tübingen. Lass mal was von euch hören. Ja, wir waren keine ganz so große Truppe, also es waren 9 Leute ungefähr. Und wir waren erst in Oberhausen Kart fahren. Yeah, und da waren auch ganz viele andere coole Junggesellenabschiede schon da. Und da waren auch Leute so in Hasenkostümen oder sowas, lustig, die an Kartfahren waren. Musstet ihr alle so die gleichen T-Shirts tragen? Nee, wir mussten wir nicht. Hat irgendeiner sein Hasenkostüm am Kartenmotor angekokelt? Wie viele Leute, wie viel Alkohol war involviert in das Kartfahren? Nicht so viel. Gut. Das ist schon gut. Die nicht so Leute viel wie verschwinden da. Nee, da waren noch alle einigermaßen beisammen. Also zumindest zahlenmäßig sind wir vollzählig hinausgekommen. Ja, hervorragend. Ja, und dann ging es ab nach Düsseldorf und da sind wir erst Steak essen gegangen, danach sind wir in eine Cocktailbar gegangen und dann haben wir da ordentlich getrunken. Und irgendwann waren schon alle ziemlich, ziemlich zu und das war auch schon 8:30 abends ungefähr. Wow. Oh. Ja, und ja, es war... War schon eine wilde Party. Ne? War schon eine wilde Party, ja. Danach mussten wir noch in einen Stripclub gehen. Das wäre mal eine nächste Frage gewesen. Ja, das musste danach sein und... Für Stripclubs gibt es ein paar grundlegende Tipps, die man befolgen sollte. Also erstens, man sollte... Augenkontakt. Nein, zunächst mal bei der Aufsuche. Man sollte sich in Bahnhofnähe begeben und dann sollte man ein bisschen rumlaufen, bis ein zahnloser alter Mensch einen anspricht und sagt, ich habe ein Angebot für euch. Und dann sollte man auf jeden Fall zusagen. Und dann sind wir in so einen Schuppen gegangen. Und das war ein Raum, der war so groß wie hier der Raum, also so gerade, dass so ein Tisch reinpasst. Und da haben an der Stange, also sehr unwillig an der Stange getanzt, ein paar Damen, deren schicke Bäuche schon so über die Unterhose hingen. Vielleicht sollte man das von dem Typen machen, so ganz braun gebrannt und so mit, weiß nicht, wenn Frosted Tips irgendwie einen anspricht und so eine Pornobrille und nicht den zahnlosen alten Opa. Ja, immer den zahnlosen alten Mann. Seine eigene Ehefrau irgendwie da so in diesen Laden scheucht. Ja, so sah das aus. Mhm. Und immer wenn dann die Damen zu einem kommen und sagt, willst du private dance? Dann, ja, und man denkt, ja klar will ich das, aber man sagt, nee, danke. Los. Nein, natürlich. Ja, und wenn man dann nach ein paar Minuten freiwillig rausgeht, weil das nicht so angenehm da drin ist, dann weiß man, es ist genau wie im Film, wo man die wunderschönen Damen tanzen für einen und naja, war sehr lustig. Und wir sind danach wieder Richtung Altstadt nach Düsseldorf und haben so die Rate war so, in 5 Minuten sind wir ungefähr 10 anderen Junggesellinnenabschieden begegnet. Und die sind ja alle, oh, ich mache heute, das ist ganz speziell, weil ich bin heute unterwegs und ich verkaufe irgendwie einen Scheiß. Und dann haben die dann immer angelabert und gesagt, hier, willst du nicht was kaufen von mir aus meinem Körbchen? Ein XXL-Kondom oder so. Lustig. Habt ihr XXS? Ja, ich hab XXS verlangt, aber nein. Also es war. Aber T-Shirt tauschen gehört dazu auf jeden Fall. Immer mit, man muss von seinem Junggesellen-T-Shirt mit einem Junggesellinnen-T-Shirt tauschen. Das habe ich gelernt in einem Podcast. Ich habe gelernt, dass man unterschreiben muss, wenn man sich begegnet. Ach so, nee, das muss man nicht. Unter Barchecks. Ja, also ein Tipp an Hörer, die gerne Junggesellenabschiede in Düsseldorf in der Altstadt machen wollten, macht das nicht. Gut, weil es geht den Leuten auf die Nerven. Genau, das beschränkt sich nicht auf Düsseldorf. Ja. Naja, wir haben dann unterwegs schon ein paar Leute verloren, Am Bahnhof ist einer, ich glaube, der ist nach Oberhausen gefahren, aber wir wissen es nicht genau, der war irgendwann weg. Ist hier es mittlerweile, ist er wieder aufgetaucht? Ja, also, verloren. Nee, ich glaube, wir haben ihn so eine Woche später oder so erreicht, weil der hatte sein Handy verloren und der weiß nichts mehr von dem Abend. Aber er ist irgendwie, ist er nach Hause gekommen noch. Also der war auch nicht auf der Hochzeit dann, oder? Nee. Nee, war nicht. Wirklich? Nee, wirklich nicht. Ja, dann haben wir versucht, ins Oberbayern reinzukommen. Und das ist so ein Mallorca-Schuppen. Da sind wir aber nicht reingekommen, weil ein Freund von mir ist Türke. Und naja, da kommt man halt nicht rein. Aber da war ich sehr traurig darüber natürlich. Als Türke kommt man nicht nach Oberbayern rein. Als Türke, na, der Türsteher hat gefragt, na, alles klar. Und der hat gesagt, ja, alles klar. Und er hat gesagt, weg. Ja. Ja, keine Ahnung. Naja, dann. Mein Bruder ist mal nicht in einen Laden reingekommen, weil er Viktor mit Vornamen heißt und sie einfach davon ausgegangen ist, dass er ein schlägernder Russe ist. Ja, schön, weil das sieht man ihm ja nicht an. Ne? Nee, überhaupt nicht. Naja, und der sieht schon ziemlich heftig aus. Ja, so ein bisschen mongolisch. Ja, es gab ja dann noch einen anderen Club daneben. Da ist dann der Türke reingekommen, aber der Perser nicht aus unserer Gruppe. Ja. Also konnten wir da auch nicht rein. Und irgendwann haben wir noch einen Laden gefunden, in den wir da reingekommen sind. Da waren nur Ausländer. Da drin hatte einer der Leute aus unserer Truppe hatte einen Nervenzusammenbruch, weil er gemeint hat, dass wir alle reingegangen seien und er musste draußen warten und wusste nicht, wo wir waren. Aber er ist als erstes reingegangen. Also ich weiß nicht, was sein Problem war. Und er ließ sich dann auch nicht mehr beruhigen. Er wollte dann sofort nach Hause und wir haben ihn an die Bar gesetzt und einer meiner Freunde hat dann versucht, ihn abzufüllen und mit einer Frau zu verkuppeln und hat dann alle möglichen Frauen angesprochen. Aber das hat nicht so recht Willst funktioniert. Willst du nicht diesen Real Friends. Nervlich angeschlagenen jungen Mann da an der Theke, der da alleine sitzt und ganz wütend guckt, der ist doch voll der Fang. Ja, genau. Und derjenige, der dann getrunken hat, war halt der andere, der ihn abfüllen wollte. Der hat sich dann halt weggeschossen, weil er ihm ständig irgendwelche Drinks bestellt hat und die selber trinken musste. Naja. Und so als wir so eine halbe Stunde drin waren, ist mir aufgefallen, dass ein weiterer aus der Truppe gefehlt hat. Und dann bin ich rausgegangen und durch die Altstadt gegangen und habe den gesucht. Und irgendwo stand der da rum. Und dann habe ich gesagt, wir sind in dem und dem Club drin. Und dann hat er gesagt, ah ja, okay. Also der war nicht sauer. Der hatte Grund gehabt, weil wir haben ihn vergessen. Ja. Und, das ist ja auch schwer, weil sobald man sich einmal verloren hat, kann man sich nicht mehr wiederfinden. Nee. Ja. Wie soll man das machen in der Stadt? Nee, es geht nicht. Und dann sind im Laufe des Abends ist noch ein anderer, ist dann irgendwann, ist auch abgehauen, weil er sauer darüber war, dass keine Züge mehr nach Krefeld fahren, so um 3 Uhr nachts oder sowas. Und er war so sauer darüber, dass er gegangen ist. Aber wohin denn dann? Ich weiß es nicht. Wohin ist er gegangen? Ich weiß es nicht, er ist einfach gegangen, er ist aufgestanden und war weg. Besser als nichts. Wohnen deine Freunde für gewöhnlich in so einer Anstalt für Personen, die rund um die Uhr betreut werden müssen, oder? Ich habe die Befürchtung. Ja, ich kannte nicht alle davon. Ja. Dann irgendwann, ja, waren alle gut voll. Und wir haben übernachtet beim Freund von mir, der in Düsseldorf wohnt. Und ich habe dann versucht, diese Truppe zu dem nach Hause zu bringen. Und das ist normalerweise von der Altstadt so ein Fußmarsch von 20, 30 Minuten oder sowas. Wir haben 1,5 Stunden gebraucht. Habt ihr wenigstens Scheiben eingeworfen? Ja. Wie bitte? Habt ihr wenigstens ein paar Schaufensterscheiben eingeworfen? Ja, natürlich. So wie August Diehl und Pete Doherty. Nein, der eine mit dem Nervenzusammenbruch, der ist ständig stehen geblieben, ist entweder auf die Straße gesprungen, wenn er gesehen hat, da kommt ein Auto, oder er hat versucht, irgendjemanden anzurufen. Ein bisschen komisch. Und der andere, der ihn abfüllen wollte, hat die ganze Zeit gesagt, weißt du, wie viel Geld ich gerade für dich ausgegeben habe? 70 Euro, 30 Drinks habe ich dir bestellt, 11 Frauen habe ich dir klar gemacht. Und das hat er 1,5 Stunden hat er das gesagt. Und der Bräutigam hat sich alle paar Meter auf die Straße gelegt und hat gesagt, so, jetzt bleibe ich hier und schlafe. Ja. Es klingt nach einem sehr erfolgreichen Abend. Ja, warum ja, macht genau. man sowas? Und dann nach 1,5 Stunden waren wir dann angekommen in der Wohnung, dann sind wir rauf zu ihm in die Wohnung, dann ist halt jeder so ins Bad gegangen, hat sich fertig gemacht und dann habe ich gemerkt, dass der mit dem Nervenzusammenbruch, der ist nicht da. Der ist aber mit raufgekommen und dann bin ich runtergegangen vor die Haustür und da war der nicht da. Aber er versucht anzurufen, auf dem Handy ist er rangegangen. Ich sage, ja, wo bist du denn? Ja, ich wurde gerade abgeholt. Ich sage, ja, von wem wurdest du denn abgeholt? Ja, von meiner Freundin. Ja, gib mir mal bitte deine Freundin ans Telefon. Ja, ich kann gerade nicht ans Telefon kommen. Ich sage, ja, mach am wenigstens auf laut, damit die soll mal irgendwas sagen. Ja, nee, ich konnte nichts sagen. Ich sage, ja, bist du selbst gefahren? Bist du gerade im Auto? Ja, ja. Ja, ja, wo bist du denn? Ja, ich bin gerade hier im Industriegebiet in Neuss. Also ist er über die Autobahn gefahren. Und er konnte halt keinen Meter mehr geradeaus gehen. Und er hat gesagt, ja, mach bitte sofort Motor aus, stell dich an den Straßenrand und penn da. Und kümmere dich morgen früh drum. Und na, hat er wohl auch gemacht. Und am nächsten Morgen haben wir ihn erreicht und da hat sich rausgestellt, er ist nur eine Straßenecke weitergefahren. Ich will Neues. Also, ja. Aber das war der gute Abend. Ja. Also, wir waren am Ende noch 4 von den 9, die nicht verloren gegangen sind. Ich weiß nicht, was man daraus an Lernen ziehen kann. Also, ich weiß es auch nicht so recht. Ich würde mich freuen, wenn mein Junggesellenabschiedabend ungefähr halb so gut mindestens verlaufen würde. Das wäre schon cool, aber wenn das genauso awesome wäre, dann, ja, dann wäre ich, glaube ich, der glücklichste Junggeselle. Ex-Junggeselle. Nein. Ja, richtig was erlebt. Ja. Was ist das eigentlich in den Eheknast geht. Ja. Oder ein dummer Brauch, einen Junggesellenabschied zu machen. Ich weiß es auch. Wir machen nicht. Noch mal einen Abend, alle ganz hier scheiße und alle fühlen sich kacke und keiner kennt sich so richtig, weil da so, ja, Freunde aus 10 Generationen, naja, nicht so 10, aber so aus 10 Jahren, die man so getroffen hat, ja, genau, Zeit, zusammentreffen. Ja, und vielleicht fährt der eine noch betrunken Auto und stirbt dabei. Ja, und dann, ja, ist die Hochzeit richtig aus. Und er hat es eh nochmal gezeigt. Ja. Das dann, ist das Leben, was du verpasst, wenn du jetzt dann beginnt der Eheknast. Ja. Habt ihr wenigstens ganz viele so Witze gemacht, Digga? Ja, ich wollte das eigentlich und habe davor, habe ich im Internet geschaut nach so Sprüchen, aber das war mir zu doof. Da war nicht die richtige Gelegenheit. Ich wollte ja eigentlich ironisch einen Junggesellenabschied machen, aber... Ja, die anderen nicht. Du warst wahrscheinlich der Einzige, der noch halbwegs nicht... Nee. Bescheuert oder kaputt war. Es war noch ein anderer dabei, der nicht ganz zu war, aber das war so, der Nachhauseweg war wie eine Horde behinderter Schafe treiben. Ich dachte eher so Enten. Ja, wie das Entenrudel treiben. Das nur aus Papageien, ja, steht. Ja, es soll immer in großen Gruppen abends irgendwie weggehen und von A nach B kommen, ist eh immer nervig, das mag ich nicht. Ja. Ja. Da muss man echt so ein Strike-Team von maximal 4-5 Leuten haben und sonst wird es extrem, ja, nervig. Noch besser, man bleibt zu Hause. Na, dein Geburtstag in Japan war doch auch so gut, hast du Video geschrieben, hast du doch auch die ganze Zeit Prügelei. Ja, wegen so Italienern. Aber wir waren in so einer Kneipe und da kam die ganze Zeit ein Italiener zu uns an den Tisch und hat Sachen auf uns geworfen. Hat also Zigaretten reingeschnitzt. Hat brennende Zigaretten auf Leute geworfen und die Türsteher wollten ihn nicht rauswerfen, aus irgendeinem Grund. Naja, er wusste vielleicht nicht, dass man das in Japan nicht macht. Ja. Das ist halt nicht, nee, er hat nicht irgendwie rausgefunden, dass einer da in der Gruppe nicht normal ist, also homosexuell, und dachte, das geht nicht. Krass. Ich muss Zigaretten auf den. Das befiehlt mir Jesus. Das hat mir der Papst gesagt. Ja, und später gab es noch eine Schlägerei zwischen einem Tarek Ami und einem Japaner. Und wer gewonnen? Der Japaner hat den Ami verjagt. What? Nice. Ja, der Ami war jetzt so ein kleiner Schmächtiger, der total besoffen war und immer eine Frau von dem Japaner angelabert hat. Und der meinte dann immer, hör auf. Und der ist aber nicht weggegangen und dann hat er ihn gejagt. Also ist er noch über Tische gerannt und hingefallen. Und dann haben wir ihn draußen nochmal wieder getroffen, blutend. Also, was ist da drin passiert? Ich erinnere mich an nichts. Most dangerous game. Ja, das war mein Geburtstag, aber das war Zufall. Ja, da kommt der Punkt. Das fand ich gut, wie du dann geschrieben hast. Und dann war der Punkt, wo ich gesehen habe, da braucht sich das in der Ecke zusammen, da in der anderen Ecke. Und dann habe ich aufgehört zu trinken. Und ja, im Notfall meine volle Reaktionszeit zur Verfügung haben. Weil sich das schon den ganzen Abend so abgezeichnet hat. Wenn es darum geht, Handkantenschläge zu verteilen. Also ich weiß nicht, ob ich lieber Go-Kart oder Paintball als erste Station machen soll. Aber eins von beiden muss man ja machen bei Junggesellen. Laser Tag. Lasertag, wir sind How I Met Your Mother oder was? Mhm. Also ich will hauptsächlich, dass jemand mir so ein blaues Posthorn übers Bett hängt. Was? Das ist auch so. Ah, ist so romantisch. Ja. Das macht dich nicht darüber lustig. Ja, ist voll romantisch. Was? Ja. So. Buh. Buh. Pfui. Roger, pfui. Lasertag spielen wir dann. Lasertag? Lasertag. Lasertags und so neu. Man holt sich so Laser und tag die. Mhm. Wir können ja so einen Videospielabend machen, haben Junggesellenabschied. Ja, nur Snake. Und so ungefähr spielen wie ich, glaube ich, Silvester 1998, so zum Freund gefahren, den ganzen Abend Duke Nukem 3D gespielt. Und dann über, oh, es ist 2. Ich habe kein einziges Mal gewonnen, weil ich das noch nie gespielt habe. Hotter. Können wir nicht mal so einen Junggesellenabschiedssimulator programmieren? Ja, das könnten wir machen. Das wäre doch ein cooles Spiel, so als App. Ja, das ist ganz leicht. Man macht einfach so, als erstes wird der Bildschirm immer unschärfer und irgendwann ist das Handy kaputt. Man drückt ganz auf die Biertaste und... Ja. Und es ist das Handy kaputt und stellt einem automatisch 1000 Euro in Rechnung. Man kann so Filter machen, dass das erst so ganz, ganz hässliche Strip-Dancerinnen sind und dann mit jedem Bier, und man drückt man auf den Bier-Button und dann wird es immer so ein bisschen... Ich liebe jede Bierwerbung, die darauf basiert, dass man sich Leute schön trinken kann. Das ist immer schön. Mhm. Bei Sims 3, wenn man einen Junggesellen oder Junggesellinnen Abschied feiert, dann kommt automatisch ein Stripper oder eine Stripperin und dann haben die so einen Scheinwerfer über ihrem Kopf schweben und tanzen dann. So war das cool. Auch in dem echten Leben. Ah, ich wollte noch fragen, wie viel kostet das denn dann, in den Schuppen reinzugehen? Hat man dann da Eintritt bezahlt oder waren einfach nur 10 Euro pro Nase. Boah. Also nichts für laut Wort. Ja, wieso ist das dann umsonst? Fotos gemacht oder ein Video oder so? Ja. Nee. Ja. Der war ein bisschen klein, der Laden, da ging das nicht. Ja, genau. Ging also, das nur beim Private Dance. Und der zahnlose Mann hatte vielleicht die Zähne weg. Nicht ohne Grund. Ja, das kann ich mir echt nicht vorstellen, warum Leute sowas machen. Vielleicht haben die wirklich Fernsehen gesehen und denken, das sei irgendwie gut oder interessant. Ja, ich denke halt, ich meine, da holt man sich Appetit, geht dann nach Hause zu seiner Frau und sagt, da wird dann jetzt gekocht. Bin ich rattig. Wegen der schönen Damen. Ja. Das wird einem ja auch geplant, oder? Das ist doch eigentlich der Brauch, dass man selber nicht weiß, wo es hingeht. Und dann, ihr seid die besten Freunde. Lasertag. Also ich kenne ehrlich gesagt niemanden, der das macht. Ich weiß nicht, ob das ein echter Brauch ist oder ob das nur ein amerikanischer Fernsehserienbrauch ist. Ja. Den Leute Medien. Denken, man müsste das machen. So wie Halloween. Jetzt habe ich mal die Tacheles geredet. Ja, schöne Geschichte, Tim. Ja. Also, wenn ihr wollt, kann ich jetzt den Gross-Out-Faktor noch ein wenig erhöhen. Ja, ja gerne. Ich habe nämlich, das ist jetzt ganz spontan entstanden, im Moritz Stadtmagazin. Im Gegensatz zum Rest des Podcasts. Im Gegensatz zum letzten Mal, als wir das Moritz Stadtmagazin also Mensa hatten wir das? Haben. War das auch das? Ja, ich glaube es auch, Moritz. Ah, okay, dann besuchen wir das jetzt zum zweiten Mal. Also das Moritz Stadtmagazin für den Raum Reutlingen und Tübingen. Da gab es wieder ein paar nette Kleinanzeigen, wovon ich ein paar, nicht alle vorlesen, sondern nur kurz zusammenfassen vielleicht möchte. Kleinanzeigen zusammenfassen. Ja. Suche Sache. Verkaufe Ding, Preis VB. So ein Abstract. Habe keine Zeit für vollen Text. Genau. Dann, also wer sich halt wieder dafür interessiert, der kann natürlich uns dann unter der Chiffre 188756 an den Podcast schreiben und wir hooken euch ab. Ja. Und Moritz im Stadtmagazin. Also ich möchte auf jeden Fall, mein Ziel ist es, hier schwierigen Fällen zu helfen, doch vielleicht noch ihr Deckelchen. Ihren Topf. Teekanne sucht Teetasse. Zu finden, ja. Ihr Fahrrad. Ja, also willkommen zu Hennings Love Corner. Okay. Das erste ist unter der Kategorie Grüße. Und zwar läutet es folgendermaßen. 8. August, ca. 11 Uhr. Kaufland, NSU. Ich weiß nicht, wo das ist. Blondes Mädchen im schwarzen Kleid. Du gingst mit deiner Mutter, blonde Haare, zu den großen Kassen, ziemlich links. Konnte dich wegen Zahnbehandlung nicht ansprechen. Ich möchte dich wiedersehen. Grüße. Also, Chiffre. Soll ich die Chiffre sagen? Nein. Oder? Nein, ist geil. Falls es jemand hört, nein. Ich tippe mal darauf, dass es ein 14-Jähriger war, der ein 15-jähriges Mädchen gesehen hat. Ja, der hatte gerade eine neue Spange und konnte nicht. Mhm. Hat sich geschämt. Das erklärt auch die Mutter. Ja. Aber ich finde das irgendwie, weiß ich nicht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich über sowas findet? 0. Minus 1. Noch besser ist das Lesen sind auch wir. Noch besser ist die zweite Nacht unter Grüße. Giuseppina, bitte melde dich doch mal bei mir im Büro. 58 Das ist ja voll romantisch. Weißt du, dass sie das immer liest und deswegen kontaktiert sie auf diese Weise? Den ganzen Tag liest sie immer nur. Ich glaube, das ist so eine Anzeige, wo man einen Hitman mitkriegt, dass man da irgendwie... Ja, das ist alles Kommunikation zwischen Geheimagenten, die Grüße im Moritz. Du sagst Geheimagent, dann habe ich was für dich. Unter Mann sucht Frau, 34 Jahre, Geheimagent, gepflegt gut aussehen, sucht attraktive, gepflegte Spione für gemeinsame Mission-Partnerschaft. Oh yeah. Gerne ein wenig devot und ein wenig korven. Also da wüsste ich ja wen, aber ich glaube, die ist vergeben. Spionangebote an... Gerne ein wenig devot und ein wenig korven und ein wenig gut kochen und ein wenig nicht so viel Widerworte geben. Ja. Und ein wenig nicht so stinken und ein wenig, ja. Er hätte mal sagen sollen, ob er mehr so James Bond oder Jason Bourne ist. Ja. Hm. Oder Condor Man. Oder Scott Bakula. Ja. Graf Bakula. Oder Tom Cruise. Der ist ja auch jetzt richtig eingefallen. Habt ihr das gesehen? Ist in seinem Urlaub. Oh, der sieht aus. Ja, wegen der Trennung. Ja, mit der Kati. Die hat ihn fertig gemacht. Nur weil sie nicht ihn mag wegen seiner Religion. Aber sie hat sich ja dann auch ganz schnell wieder notrekatholisieren lassen. Ja. Gott merkt sich alles. Und unter Mann sucht Mann habe ich etwas gelesen, was ich nicht verstehe. Und ich möchte mal wissen, ob ihr das versteht. Also, da sucht ein Herr andere Männer. Und am Ende steht, gern Afrikaner, Asiate bis Türkei. Was will er da? Das heißt, du gehst in den Osten, aber nur bis zur Türkei. Da ist die Linie gezogen. Iran oder so? Ne. Ja, was sind doch dann keine Asiaten? Das sind doch dann... Kleinasiaten. Oder meint das von der anderen Seite bis Türkei? Naja, alles zwischen Japan und das Ende von Russland. Es wäre halt gut, wenn es eine Kommentarfunktion gäbe, dass man das halt Ende sowas Russland? Noch erfragt, weil sie bei den kleinen Zahlen. Ja. Wäre gut, wenn man das so Kleinanzeigen auf dem Computer machen könnte. Das wäre mal eine Idee. Wenn unser Spiel nichts wird. So eine App. So, und dann, Rebecca, ich habe gehört, du möchtest gerne schwanger werden. Ja, gerne. Ich, männlich Single, erfülle dir gerne deinen Wunsch. Trau dich, bitte nur ernst gemeinte Anrufe. Also der will einfach nur Papa sein? Ich glaube, der will einfach nur schwängern, nicht Papa sein. Keine finanzielle Komponente. Nee, das ist mir zu vage und zu schwammig. Aber das ist auch meine sexuelle Fantasie, wenn man schwängert. Ja. Und dann sind hier noch mehrere Anzeigen von einem und demselben Herr. Ich glaube, die hattet ihr vielleicht sogar schon. Wenn das anfängt mit Ich bin ein Pilot, ja. Nein. Es fängt an mit Ledigermann 47. Single sucht zwei Frauen für drei Jahre. Zum Beispiel Freundinnen oder Bekannte. Suche zum Beispiel, nur so als Beispiel. Suche das schon lange. Wenn du auch Lust auf Sex zu dritt hast, blablabla, ruf mich hier an. Aber nicht zwei Männer. Wie geht's? Nee. Er schreibt auch, Mann gepflegt, sucht Sex mit Mutter und Tochter ab 18. Ja, das haben wir schon. Will das ausprobieren, wenn ihr euch meldet. Bei mir, Hotel oder auch bei euch. Danke für Antwort. Was er auch sucht, ist Natursekt und Kaviar. Ja. Der ist ja ein Hans Dampf in allen Gassen. Also der hat hier 5 Anzeigen, die ungefähr gleich lauten. Aber nur einmal hat er eine andere E-Mail-Adresse. Damit das nicht auffällt. Wieso? Sind die immer leichter anders oder sind das immer dieselben? Die werden immer extremer. Das fängt an mit Sex zu dritt, dann Sex mit Mutter und Tochter, dann wer will mir zugucken, wenn ich mich nackt am Fenster zeige. Das ist ja extrem. Wer will mir zugucken? Danach hemmungsloser geiler Sex mit Natursekt und Kaviar und danach triff mich mit Kaviar im Slip. Zum gegenseitig sauber machen. Guten Appetit. Oh, so ein schöner Podcast. Also wieso machen? Ja, ja gerne. Das kann man doch sicherlich in einer Anzeige zusammenfassen. Da spart man ganz viel Geld. Suche ja, könnte man. Mit oder Bekannte. Suche Kackbratz. Die sich gegenseitig sauber machen, während ich mich nackt am Fenster zeige. Ja. Dessen Terminkalender möchte ich mal gerne sehen. Schon wieder. Mittwoch 12 Uhr nackt am Fenster zeigen. Ja. Und dann noch Mann mit einem langen und dicken Ei sucht eine Frau zum lange Auslegen und durch Ruf mich jetzt an. Ruf mich jetzt an. So richtig durch. Aber ich mag das. Ich finde das schade, dass sie da nicht so viel... So sind diese... Die wollen alle richtig durchgewehrt. Ausgelegt. Ruf mich jetzt A schreiben. Das wäre lustig. Ja. Das ist so ein bisschen wie, als hätte der gleichzeitig das geschrieben und mein Hut, der hat drei Ecken gespielt. Oder drei Chinesen mit dem Kontrabass. Man hat ja auch nicht so viele Zeichen. Ja, da muss man aber was weglassen. Ja, richtig. Das kostet nee, ja man Probe. Sollte schon ein bisschen Humor beweisen. Die Frauen, die sich darauf melden, ja, also das denen ist, ja ist Humor schon ganz wichtig. Ja. Besser ist, wenn man manchmal schreibt Sportwagenfahrer. Das ist noch besser. Da kommt schon mehr. Es ist auf jeden Fall ehrlicher zu schreiben, als ich habe einen großen Schuh. Ja, das findet man dann raus, wenn es schon zu spät ist. Ob das wirklich stimmt. Ja, wie gesagt, wenn man schon im Schlafzimmer ist, dann ist es auch egal, wie viele Star Wars Poster da hängen. Ja. Die richtige Zahl heißt 0. Ja. Und nicht das mal gerahmt. Gerahmte Poster. Aber gerahmt ist ja stilvoll. Nee, ist nicht stilvoll. Gerahmt ist stilvoll Simulation. Das ist so wie wenn man sich eine Kulturbeute kauft und tut da nur eine Zahnbürste rein und sonst gar nichts. Ja, also das wär's dann auch. Ja, das war sehr interessant. Ne, sehr kreativ. Aber passt auch gut zu unserem. Aber ich muss schon auch sagen, ich finde das wirklich immer total seltsam, was da drin steht, weil ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass jemand jemals auf sowas antwortet. Ja, oder wenn, dann halt nicht in diesem blöden Moritz. Ja, eben, warum ist das nicht im Internet? Das Beste am Moritz-Stadtmagazin ist, dass immer steht, ja, für Raum Tübingen-Reutling und das steht immer, fahren Sie nach Stuttgart für alle Events. Ja. Ja, das ist das Beste, wenn man sieht, jetzt die neuesten Konzerte, drei Seiten und alles in der Schleierhalle. Genau. Das ist auch eine traurig benannte Konzerte. Nickelback Ende September. Yeah. Wer ist dabei? Nach Tübingen kommen ja immer nur Sammy Deluxe und ja. Und Culture Candela, aber dafür kommen die zweimal. Und KIZ. Ja, der, wenn der Dieter kommt. Ja, weil das ja ein und eine Sohn und Tochter der ja, Stadt ist. Ja. Man weiß es nicht genau. Ja, ein Transgender-Intersex-Mann der Stadt. Ich habe keine guten Söhne und Töchter, aber Krefeld hat ja, wie gesagt, Pete Doherty. Ja. Was? Der ja, hat ja ein der, Jahr gewohnt. Der hat mal da gewohnt und der geht regelmäßig trinken mit. August Diehl und einer unbekannten Person. Oh, hast das wo gelesen? Ja, auf der Wikipedia-Seite von Krefeld steht das drin. Wir haben eine Sauftour gemacht und haben eine Schaufensterscheibe kaputt gemacht. Und eine unbekannte Person war auch dabei. Und oh. Am nächsten Tag, aber die wurden nicht angeklagt, weil sie waren ganz doll betrunken. Dann darf man das. Okay. Deswegen habe ich ja gefragt, ob ihr das auch gemacht habt, weil das ist ja sehr gut, dass das Team... Ja. Wie Pete Doherty und eine unbekannte Person. Ja. August Diehl ist ja das Spirit Animal vom Humoralpathologie. So. Gut. So, was machen wir jetzt Schönes? Wir können ja hier Partyfotos anschauen. Ja, Fotos anschauen im Podcast. Das klingt sehr gut. Nee, aber ich glaube, wir wissen eigentlich, was unsere Hörer hören wollen. Und das wollen wir denen vielleicht auch geben. Ich möchte hier an dieser Stelle nochmal sagen, ich weiß nicht, warum das wirklich irgendjemand hören möchte. Wenn ihr mein Gesicht immer sehen könntet, wenn wir das aufnehmen, ihr quält mich damit. Und diesmal werdet ihr nicht nur ein Gesicht sehen. Ich habe es ja letztes Mal schon in den Twittern getwittert, wie Becker immer da sitzt, wenn wir die schöne Geschichte weiterlesen. Echt, hast du? Ja, du hast da mit deinen Händen vom Gesicht zusammengeschlagen gesessen. Mhm. Mit Gesichtspalme. So, und jetzt würde ich sagen, legen wir los. Wir haben nämlich jetzt das große Finale, nicht wahr? Jawohl. Von, wie heißt das Buch? Per Anhalter? Alis Ehemann. Alis Ehemann und noch jemand, das Buch. Heißt Per Anhalter nach Lemuria und dann links. Ja. Und danke. Danke für das Kadok. Ja. Ja, und wir lesen heute mit verteilten Rollen, weil das große Finale ist. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ja. Ich habe auch noch ein paar Zeilen von dem, was letztes Mal gelesen wurde für den Übergang. Und oder, weil ich nicht genau weiß, wo ich aufgehört habe. Dann geh mal über. In diesem Moment erschien Ali, gefolgt von Akbar, in der Kommandozentrale. Sie blickte was unauffällig denn zu... Erkundigte sie sich gähnend und betrachtete staunend die neue Innendekoration. Sie blickte unauffällig zu Luke herüber, der unter einer Palme stand. Es war zu vermuten, dass sich in Lukes Inneren so einiges in diesem Moment abspielte. Aber eines war sonnenklar. Auf Lukes Gesicht spielte sich überhaupt nichts ab. No panic! Wir sind auf dem Kurs zur Erde und werden mit allergrößter Sicherheit den blauen Planeten noch heute sichten, sagte Fritz Perfekt. Akbar hatte gerade vor, ein wenig an der Palme zu knabbern. Da rief Ali: Akbar, nicht! Dann drehte sie sich zu Fritz Perfekt. Ich möchte nach Alpha Lemuria zurück. Außerdem wird Luke nun im Universum gesucht. Die von Vaginata sind längst hinter uns her. Alpha Lemuria ist aber kamoufliert. Dort findet uns niemand. Außerdem können wir die heilige Mutter nicht einfach diesem finsteren Commander Rasmunditi der Syrakusa überlassen. Ich muss sofort nach Malaga, rief Luke entsetzt aus. Ich muss sofort nach Malaga, äffte Ali Luke nach. Wegen dir haben wir überhaupt diese Probleme. Winston hat dich und euch alle gerettet. Er kam vorhin zu mir, um ein wenig Trost zu erhalten und sich auszusprechen. Groovy kam mit einer Ladung Pancakes herein und servierte. Die Idee ist gut. Lasst uns den Planeten dort gemeinsam aufbauen. Einverstanden, aber ich übernehme auf Alpha Lemuria die Küche, denn jeden Tag Pancakes, das kommt mir bald zu den Ohren heraus. Abgesehen, dass ich noch nie so viel Chaos in meinem Leben hatte, seitdem du und Luke zusammen mit mir intergalaktisch reisen, bleibt mir tatsächlich nichts anderes übrig. Fritz Perfekt blickte Ali verdutzt an und kratzte sich dann sorgfältig hinter dem rechten Ohr. Nichts mehr übrig. Der Planeten Aginata ist die Architektenzentrale des Universums. Und wenn die so scharf auf Lukes Kopf sind, ist das nicht ganz ungefährlich. Ich vermute mal, die Auffangtrupps von Vaginata erwarten uns bereits in einem breiten Gürtel um die Erde. Meinte Fritz Perfekt und kratzte sich nun sorgfältig hinter dem linken Ohr. Das fällt dir jetzt erst ein? Luke war rot angelaufen vor Zorn. Warum muss es überhaupt mein Kopf sein? Er drehte sich zu Ali. Warum nicht Alis Kopf oder sonst wer von euch? Ach, mein Kopf, ja? Ali lachte amüsiert. Warum nicht Groovys Kopf? Darum geht es doch. Wir sind Dualseelen und werden so interessant für Vaginata. Dualseelen? Riefen alle Geist fragend. Was ist das denn? Was ist das? Das geht nun aber doch zu weit, euch auch noch über Dualseelen einen Vortrag zu halten. Nur so viel, dass unsere Seelen geteilt sind, solange man in einer niedrigen Schwingung ist. Bei der Begegnung mit den Dualseelen entsteht durch eine ungeheure Liebesschwingung der Aufstieg von Kundalini. Und dadurch, dass sich Kundalini auslöst, schwingt man höher und die Moleküle vereinigen sich. So viel zu dem Thema, dass ich das nicht erklären wollte. Es findet ein Prozess statt und das wollen die von Vaginata nun mit allergrößter Sicherheit erforschen. Das Dualseelengeheimnis, das ich so mit ausgeplaudert hatte, obwohl ich gesagt habe, dass ich es nicht machen werde. No panic! Fritz Perfekt genehmigte sich nun auch einen Melonencocktail. Warum wissen wir nicht? Aber was wir wissen ist, die von Vaginata wissen es, was nicht heißt, dass wir es nicht auch irgendwann herausfinden. Und jetzt sollten wir erstmal die Kopfgeber von Luke loswerden. Murmelte er und schaltete den Unwahrscheinlichkeitsdrive an. Einen Augenblick lang passierte gar nichts. Dann, ungefähr nach einer Sekunde oder so, passierte immer noch nichts. Aber dann schoss die Sweetheart in mit einem unwahrscheinlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive ihrem Ziel entgegen. Alpha Lemuria. Interlude. Hier ist erneut der Ehemann von Ali. Vor etwa einer halben Stunde wurde ich sehr unsanft aufgeweckt. Ich öffnete die Augen und sah mich umringt von lauter Touristen. Man erkennt das sofort wegen ihrer krebsroten Haut. Jedenfalls wachte ich am Strand vor unserem Fischerdorf auf, in einem Schlauchboot liegend, aus dem die meiste Luft bereits entwichen war. Zwei Polizisten der Guardia Nacional Republicana standen vor mir. Hepa, este sujeto, nao pode regular muito bem da quevaza, meinte der eine. Aber der andere Polizist war Senor Cabo Silva und erkannte mich sofort. Senora, a que se pasa? Es war, wie ich zugeben muss, eine für mich sehr peinliche Situation. In meinem Kopf überlegte es fieberhaft, was ich ihm denn sagen soll. Also lächelte ich erstmal. Senor Cabo Silva wartete. Ich habe vor, meinen nächsten Urlaub in Kanada zu verbringen, und zwar so Survival-Urlaub, sagte ich. Daher der silberne Thermoanzug, in welchem ich die Nacht hier am Strand verbrachte, in diesem Schlauchboot. Sogenanntes Vortraining, Senor Cabo Silva. Er salutierte. Signora, nun aber schnellstens nach Hause mit Ihnen. Damit war für ihn die Sache erledigt. Aber nicht für mich. Ich besaß nicht einmal mehr einen Wohnungsschlüssel. Seit über einer Woche durch das Weltall unterwegs. Da kommt einem wohl so einiges abhanden. Nur meine Kreditkarte, die besaß ich. Aber ich brauchte ganze 10 Minuten, um mich an den Geheimcode zu erinnern. No panic, sagte ich mir wieder und wieder. Wie mir Groovy noch mitteilte, sei Ali inzwischen auf der Vega gelandet und wollte dort Melonen anbauen. Mir reicht's jedenfalls fürs Erste. Ich versuchte, mich in die Normalität einzufinden, denn einer muss ja schließlich die Brötchen verdienen. Wegen eines Rasenmähers auf die Vega, das ist sogar mir inzwischen zu viel. Somit klinke ich mich aus und werde gleich ins Büro fahren. Dort werde ich freundlich gegrüßt und es gibt jede Menge E-Mails und Geschäfte, die ich abzuwickeln habe. Die Lieferung nach Burkina Faso muss schnellstens in die Wege geleitet werden. Wenn ich mit dem Mann dort rede, höre ich immer Ziegen im Hintergrund, aber ich frage mich inzwischen nicht mehr, was das nun wieder zu bedeuten hat. Wichtig ist, dass der Lift von Buenos Aires nach Gambia gesendet wird. Der Rest geht über Land. Himmlische Nacht, geheimnisvolle Nacht, in der ich dich fand, oh gelobtes Land, Alpha Lemuria. Es war Akbar, der mich unsanft weckte aus tiefem Schlaf. Akbar, mein Lieblingskamel, meinte aufgeregt, er sehe Alpha Lemuria. Inmitten des Himmels sah ich etwas unendlich Grünes, weit im Norden fern vom Palmenland. Ich dachte, es sei das gelobte Land. Und siehe, Lemuria, die wundersame ich fand. Allen Freunden, den Kamelen, ich davon sprach, gleich mir am Ende dieser Welt, gleich mir so fern. Oasen von fruchtbarer Erde, unendlich. Wiesen, welche die nie versiegen und Frieden. Frieden! Verdutzt sah ich zu Akbar und gähnte verschlafen. Akbar war in Aufbruchstimmung und so folgte diesmal ich ihm und packte einmal wieder meine 7 Sachen zusammen. Zelt, Wasserflasche, Datteln, Decke, Sonnenbrille, Hut und die Bagavitga. Vaginata. Es war eine feierliche Stimmung, als wir alle uns und erneut unter den Palmen erblickten. Planeten. Achso, als wir alle unter uns erneut den Planeten erblickten. Aber könnte sein. Könnte sein. Akbar und auch die übrigen Kamele standen startklar vor der Ausstiegsluke, während Fritz perfekt ein wenig nervös auf einem babelschuhigen Baluba-Gamm herumkaute. Schief. Sichtlich gespannt sahen wir aus den Fenstern des Raumschiffs und beobachteten den Sonnenaufgang auf Alpha Lemuria. Dieses erhabene Schauspiel, das auch den abgebrühtesten Weltraumreisenden nicht kalt lässt. Sogar Luke lugte zur Luke heraus. Das ganze Buch wurde nur dafür geschrieben. Sogar Luke lugte zur Luke. Ansonsten schwieg er beharrlich. Akbar schickte ihm immer mal ein paar böse Blicke rüber und hätte ihn am liebsten bespuckt, aber ich drohte Akbar im Fitnessraum einzusperren und nicht nach Alpha Lemuria mitzunehmen, falls er Luke bespucken würde. Du kannst auf dem Laufband traben, bis du schwarz wirst, zischte ich Akbar zu. Das half augenblicklich. Akbar sehnte sich nach den saftigen Wiesen von Alpha Lemuria und verhielt sich entsprechend artig. Ich gebe zu, selten so ein kluges Kamel bisher gekannt zu haben. Akbar ist derartig intelligent, dass er dadurch fähig ist, seine Sturheit zu überwinden. Etwas höchst Seltenes bei Kamelen. Die Sweetheart befand sich nun bereits in der Atmosphäre des Planeten. Ich kann mich des Gefühls nicht erwehren, dass wir Alpha Lemuria erneut eine Sintflut bescheren, näselte Fritz Perfect. Das liegt am Unwahrscheinlichkeitsdrive. Fritz Perfect kratzte sich am Kinn. Jedenfalls steckt da eine Menge Unwahrscheinlichkeit dahinter. Dieser Planet Alpha Lemuria ist kamoufliert. Da muss noch irgendwas ziemlich verdammt Unwahrscheinliches dahinter stecken. Er haute nervös mit den Fingern auf den Tasten des Raumschiffs herum, aber es tat sich sowieso nichts. Hey Computer. Hier bin ich, näselte es freundlich. Ich bin hier, um ihre Tage zu verschönern. Schöner und schöner und schöner und schöner und schöner. Halt endlich die Klappe und rechne mir was aus. Eine Wahrscheinlichkeitskalkulation auf der Grundlage von Unwahrscheinlichkeitsdaten. Da wäre noch eine klitzekleine Einfügung zu machen, näselte der Computer eifrig. Ich sehe da zwei Energien, die aber eigentlich aus einer kommen. Die zentripedalen Kräfte und die zentrifugalen Kräfte, die einen drängen nach außen, die anderen nach innen. Die nach außen gehenden haben die positive Eigenschaft der Flexibilität. Dort sitzt der Mut zur Veränderung, aber es gibt dort auch eine negative Eigenschaft. Und? Fritz Perfect sah Winston verständnislos an. Ich habe dank Luke zum Herren gefunden und das geschah bei der letzten Landung auf Alpha Lemuria. Ja und? Ich fand ihn, den Herrn. So brauche ich nicht mehr zu suchen. Und da ich nicht suche, werde ich die Daten präzise für eine sanfte Landung liefern. Höchstwahrscheinlich werde ich auf Alpha Lemuria mit meiner Dualseele zusammentreffen. Bist du noch ganz dicht? Fragte Fritz Perfect ihn. Nein, aber sie werden es gleich nicht mehr sein, wenn ich ihnen erzähle. Lass es lieber sein und rechnen wir die Zahlen aus. Unendlich minus eins. Schnatterte der Computer, oh, der Huns. Ich weiß es nicht. Ohne Wahrscheinlichkeit erreicht, die Landung kann beginnen. Luke tätschelten den Computer. Passiert das jedes Mal, wenn wir den Unwahrscheinlichkeitsdrive einschalten? Ziemlich wahrscheinlich. Mr. Fritz, perfekt. Winston wird inzwischen im ganzen Universum gesucht. Erinnert ihr euch? Ja. Humanoider Roboter der Serie YUX Proxy 88 kleines i. Der mit verbrecherischen Maßnahmen das Raumschiff High Heels entführt haben soll. Die Mannschaft wurde von Winston einfach auf dem Planeten Sekatoniko ausgesetzt. Winston hat inzwischen ein üppiges Strafregister und nicht zu vergessen die beiden Polizisten auf Naginata. Und jetzt dreht er auch anscheinend ganz durch mit seinem Gebrabbel über die Dualseele. Ach, weißt du, ich glaub dir das einfach nicht, glaube ich einfach. Sagte Winston ein wenig beleidigt, dann sah er Fritz perfekt mitleidig an. Es gibt eine Theorie, die besagt, wenn jemals irgendwer genau herausfindet, wozu das Universum da ist und warum es da ist, dann verschwindet es auf der Stelle und wird durch noch etwas Bizarreres und Unbegreiflicheres ersetzt. Es gibt eine andere Theorie, nach der was schon passiert ist. Und genau so ist es mit der Dualseele. Was danach kommt, wird noch bizarrer und unbegreiflicher sein. Winston rollte dabei mit seinen Augen und ließ seine Lampen aufblitzen. I'm going back to 505. Begann er seelenruhig zu singen. It's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting lying on your side. Sang er aus voller Kehle und steuerte die Sweetheart mit seiner gewohnten Sicherheit der Oberfläche des Planeten entgegen. Weich wie ein Baby landete das Raumschiff unter lautem Beifallgeklatsche. Stop and wait a sec. Sang Winston weiter. Oh, mein Lied von den Arctic Monkeys. Rief Ali erstaunt aus. Groovy nahm seine Gitarre und begleitete den Gesang, den Winston mit cooler Stimme und der Sicherheit eines Popstars sang. Und diesmal haben wir Alpha Lemuria keine Sintflut beschert, riefen alle freudig aus. Yeah. Oh, when you look at me like that, darling, sang Winston. What did you expect? I probably still adore you with your hand around my neck. Oh, I did last time check. Not shy of a spark, and I've twisted the thought that I should just walk short of the mark, frightened by the bite. Though it's so harsher than the bark, middle of adventure, such a perfect place to start. I'm going back to 505. It's a 7-hour flight or a 45-minute drive. In my imagination, you're waiting, lying on your side, with your hands between your thighs. Must fertig singen. But I cry completely when you cry. It seems like once again you failed to greet me with goodbye. I'm always just about to go and spoil a surprise. Take my hands off your eyes too soon. I'm going back to 505. It's a 7-hour flight or a 5-minute drive. And my imagination's still lying, waiting on your side with your hands between your thighs and a smile. Los, Guys! Rief Fritz perfekt in die Runde. Lasst uns Alpha Lemuria einen Besuch abstatten. Er nahm sein Handtuch und rannte los, die anderen Guys hinterher. Ich, Ali, war die Erste, die zusammen mit Akbar den Planeten betraten. Wir alle waren gespannt, was sich hier inzwischen ereignet hatte. Denn nach der Zeitrechnung auf Alpha Lemuria waren ungefähr 25.000 Jahre vergangen. Was? Das ist ja echt Bröke. Da musste ich jetzt erstmal mein Gehirn drum wickeln. Es hat immer weniger Sinn ergeben. Becker, kannst du dir vorstellen, dieser ganze Aufbau für das, hättest du das erwartet? Für das große Finale mit dem Arctic Monkeys. Ja. Aber leider weiß Winston kennt nur die Texte, aber er kennt nicht die Melodie. Ja, die sind ja auch von dem Planeten Erde auf dem. Das ist schon ein bisschen blöd, aber es war gut. Also ich fand, es war am Ende halt wie ein Musical und ich fand es sehr, sehr, sehr cool, dass es wieder angefangen hat, dass man dachte, okay, jetzt geht es einfach von vorne los, aber Akbar hat Ali einfach genauso geweckt wie ganz am Anfang der Geschichte. Ja, schön geklammert. Das war, ich mag halt, genau, das war ein guter Aufbau. Man hat gemerkt, dass man sich wirklich was dabei gedacht hat, als man das. Und Alis Ehemann hat auch No Panic gesagt. Vielleicht ist das ein Hinweis? Hinweis. Ist das ein Vielleicht. Ich glaube, Alis Ehemann war das letzte Mal da dabei auf Alpha Lemuria. Mhm. Das war der auf der Erde. Und Schlauchboot gesetzt. Und dadurch ist er dann wieder auf die Erde gekommen. Über das Schlauchboot. Ja, liebe Hörer, wenn ihr Theorien dazu habt, schreibt sie an das Moritz-Stadtmagazin. Ja, wir wollen das nämlich nicht haben. Oder auf unsere Facebook-Seite www.facebook.de. Dass wir das sehen, dann schreibt es besser in die Kleinanzeigen beim Moritz-Stadtmagazin. Ja, weil das lesen wir wirklich. Und wenn ihr eine komplette Hörspieladaption wollt, dann flattert uns ganz viel. Ja, unser Kickstarter dazu läuft schon. Mhm. Wir verhandeln gerade noch die Rechte. Ist kickstarter.com/alphalemuriarocks. Also ich habe jetzt nochmal geredet mit einem Anwalt, der hat gesagt, wenn man so eine geklaute Geschichte aus Foren vorliest, dann ist es vollkommen rechtlich in Ordnung. Ja, wir haben ja die Bilder weggelassen dazu beim Vorlesen. Also die Bilder waren rechtlich nicht in Ordnung. Von wem? Christopher Lee, Christopher Lloyd und Christopher Lambert. Ja. Oh, die Christopher-Brüder. Ja. Ja, das jetzt, weißt du, was das heißt? Nie wieder Fritz perfekt. Oder? Ich bin sowohl traurig als auch glücklich. Ich bin erschüttert. Und? Betroffen? Betroffen. Sehr schön, wenn man, wenn die Aphrodite Terra noch eine Geschichte schreiben könnte, weil ich will wirklich wissen, was nach den 25.000 Jahren passiert ist. Ja. Ja. Ist das eine Geschichte von Aphrodite Terra? Mal so, kommt doch an welches Buch. So, das soll in 100.000 Foren vielleicht kommunizieren damit auch Geheimagenten. Ja. So, wenn man jeden 30. Buchstaben liest, dann steht da Yo soy Lord Voldemort. Ist nicht ganz gut, dass am Ende noch so ausländische Sprachen kamen. Ja. Mhm. Mhm. Kann man ganz am Anfang auch. Es wurde auch Portugiesisch geredet zwischendurch. Ja, aber Portugiesisch ist auch schwer. Das weiß man nie, wie man es aussprechen soll. Ja, nicht so wie das perfekte lupenreine Spanisch. Was ich kenne. Aus Malaga. Das kommt durch meine Zeit auf Malaga, dass ich das auch so gut kann. Ich esse auch sehr gern Malaga-Eis, darum kann ich das sehr gut. Daran erkennt man übrigens wirklich, welche Eisdielen gut sind am Malaga-Eis. Also es ist auf jeden Fall, jeder hat ja seine eigene Methode, die Eissorte, die man erstmal probiert und guckt, gehe ich dann nochmal hin. Mhm. Bei mir auf jeden Fall Malaga. Das bei mir Schlumpf. Das hört sich aber auch wirklich an wie eine Folge von How I Met Your Mother. So eine Story. Kennst du das? Jeder macht das so. Ja. Ja, gibt's noch einen Traum? Ah, Traum. Bevor wir schlafen gehen, für immer. Ja. Und uns endlich verabschieden von Rebecca, die bei keinem Podcast mehr dabei sein wird in der Zukunft. Es gibt noch einen Traum, auf den auch ich sehr gespannt bin. Oh. Weil ich den nicht gelesen habe. Heute ist der beste Podcast. Ich freue mich schon auf das Sitcom-Gelächter später im Podcast. Ja. Wenn das überall ist. Ja. Aber der Traum ist wieder von meiner Lieblingsautorin geschrieben, also hat der ist der Blanko gut. Ja, okay. Es war draußen, wie eine Art Feriencamp und ich hatte Suppe zum Verteilen. Wie bei der Armee, so ein Riesenteil, wo Suppe drin gekocht wird, war mein eigen. Und da war eben Suppe drin, die ich zum Vergeben bereit hatte. Da kam eine Frau mit einer dunklen Glasschale, diese feuerfesten, und reichte es mir. Aber die hatte ein Loch, da war der Boden rausgebrochen. Ich regte mich auf und ärgerte mich. Ein Loch? Denn sie nahm eine Schüssel von mir, eine weiße Glasschale, und stellte die kaputte einfach rein und wollte Suppe. Ich war damit nicht einverstanden, weil durch das Loch die Suppe ran und das war eine Matscherei und überhaupt war das alles Mist. Ich sagte, sie muss eine Schale von mir nehmen, da rein mache ich nix. Ich war unheimlich erregt und sauer. Da verwandelte sie sich zu einer Riesenschildkröte und wollte mich wegdrängen von meiner Suppenküche. Sprich, diesem Stahlteil, wo die Suppe drin war, die mein eigen war. Diese Schildkröte bedrängte mich also, indem sie mich einquetschen wollte. Und zu beißen versucht hat sie auch. Da wurde ich noch saurer. Ich klappte auf geheimnisvolle Art die Stahlsuppenküche zu einem winzigen Streichholzschachtelformat zusammen und stellte dies samt der kaputten Schüsseln ins Feuer, das die Form eines Schmelzöfchens annahm. Nach einer Weile suchte ich nach so Klumpen Schmelzmasse, nahm diese ohne weitere Worte und ging zu einem uralten Messerschmied und bestellte ein Messer daraus. Was für eins, wollte der Schmied wissen? Es gab unzählige Formen und ich wusste es nicht und sagte sauer, eins für Schildkrötensuppe. Was ja nicht stimmte und ich erklärte, eins für bockige Schildkröten. Ich bekam eins, das war einen halben Meter lang und ganz schmal. Damit ging ich zurück und stach es zwischen der Schildkröte und der Suppenküche. die wieder da war in der Erde, und auf einmal standen da 8 solche Messer wie ein Zaun. Es war abends und ich saß bei meiner Suppenküche auf einem Stuhl und ruhte aus und hatte die Beine so lang gestreckt. Da kamen aus dem Wald 2 Frauen, die eine, die ich schon beschrieb, mit einer zweiten. Beide waren dunkel angezogen und irgendwie gruselig anzuschauen. Während sie sich mir immer noch sitzend näherten und überraschend was auf meine ausgestreckten näher. Deswegen war es ja gruselig. Und überraschend was auf meine ausgestreckten Beine legten, das wie ein schwarz umwickeltes Bein aussah. Ein Bein aufs Bein legen. Das lag nun da so wie ein drittes Bein mit pechschwarzer Stoffleinen, wie er früher in Erster-Hilfe-Kästen war, umwickelt und auch in der Art, wie man das bei der ersten Hilfe tut. Die Frauen waren... Die schwarze erste Hilfe, Mann. Die Frauen waren weg, als ich hochschaute, und das Ding lag da auf mir. Ich versuchte es auszuwickeln, aber darunter war wie noch ein Verband aus weißem Kalk. Da nahm ich ein Messer und schnitt es auf und brach die Masse so auseinander. Innen war es ganz schmierig weiß. Ich fasste so rein und zog etwas heraus, das erst bissel wie ein Frosch in meiner Hand hing, aber es war ein winziges Baby. Ja, okay. So wie Frühchen aussehen, wenn sie geboren werden. Am Rande des Waldes sah ich die 2 Frauen stehen. Sie waren traurig. Ich wusste, dass es schwer war, mir dies zu geben. Ich mochte sie sehr gern in diesem Moment und sie schienen mir sehr vertraut und auch heller. Das Baby sah genauso aus wie das von dem Kristallseetraum, nur noch zerbrechlicher und kleiner. Ich weiß, welcher Traum nächstes Mal kommt. Es war gerade mal so groß wie eine Hand. Ich sah mich das Baby nehmen und auf einen Berg steigen, der eine Schildkröte war. Ich hielt es in alle Richtungen und dann legte ich es auf meine Brust und es fiel rein. Baby Nummer 4. Ende. Baby Nummer 4. Und dann entstand das Baby aus Schokolade. Und so ein riesiges Babyfressermonster, das immer so also, in seinem Brustkorb so. Baby Nummer 4. Das klingt so nach. Ja. Das klingt Trauma wegen Abtreibung oder so. Oder einfach ein ganz schlimmer Kinderwunsch, der sich nicht erfüllen wird, weil sie ein Mann ist in Wirklichkeit oder so. Oder, ja, oder umoperiert. Vom Mann zur Frau. So wie Dieter, ich glaube, die hat einfach den Skript gelesen zu dem neuen Michael Bay Turtles Film. Hat gedacht, scheiß Turtles. Ja. Das klingt eher nach M. Night Shyamalan. Ganz schöner Twist am Ende, dass der Berg auch eine Schildkröte ist. Und das Baby, das ist Nummer 4. Wo es 1-3 ist passiert. Ja, das war halt in dem Kristallseetraum. Bin ich auch. Aber das war Baby Nummer 3 dann, oder was? Und weiß man noch nicht. Wir werden es nächstes Mal erfahren. Und damit meine ich, vermutlich werde ich es vergessen das nächste Mal. Da war doch irgendwann noch dieser Gorilla. So ein haariges Baby, das hast du auch irgendwann mal vorgelesen. Aha. Mit einem Autounfall, und da war da so ein haariges Baby. War das... Die gleiche Auto. Das war Baby Nummer 2. Wir erinnern uns alle an. Also, ich erinnere mich meistens an gar keinen Traum, wo kein Igel drin war. Das fließt alles zusammen. Aber dass sie sagt Baby Nummer 4, das macht das Ganze total gruselig. Ja. Dann denkt man, irgendwann sind alle Babys da. Wir müssen auch mal so ein Panel auf Comic-Con haben oder so. Oder Japanologentag. Genau, damit die Fans uns erklären können, was wir schon mal erzählt haben. Ja, genau. Ja, hat uns sehr gut gefallen. Was gibt's noch? Nichts? Gibt's einen Abschied für immer? Von mir. Ich möchte noch ein paar letzte Worte sagen, bevor ich für immer weggehe. Ja. Nein, es gibt einen neuen Podcast von Leuten, die wir kennen. Darum sind wir rechtlich verpflichtet, das zu erwähnen. Mhm. Und der Podcast geht um Videospiele. Du bist eine Experte. Um Videospiele und Computerspiele und Konsolenspiele. Und auch so Gameboy. Ja. Geht es auch um Gesellschaftsspiele und Brettspiele? Nee. Doch. Ja, doch. Keine Ahnung. Okay. Ja, und also ist das zweitkrebsigste Thema nach Filmpodcasts. aber es ist, ich habe ein bisschen reingehört Und es war eigentlich gar nicht so schlecht. Das muss ich auch sagen, ja. Ich habe reingehört und ich habe bei der Mitte ausgemacht, weil es mich überhaupt nicht interessiert hat. Kann ich mir sagen, aber ich interessiere mich auch nicht für, also für du Spiele. Du interessierst dich nicht für PlayStation Vita-Verkaufszahlen, ja, und no für way, die Wii U-Specs. Ich interessiere mich nur für die Sims 3. Aber DirectX 11. aber Microsoft sitzt doch auf den DirectX 11 Specs wie der Lindwurm auf dem Gold. Das ist meine Meinung zu der neuen Fox Engine. Ja. Ja, also, wie findet man ich den Podcast? Ich bezweifle, dass da Füchse drin sind. Das sind doch nur wieder Papageien. Uncommontaste.de, zusammengeschrieben. Ja. Und da ist auch der Merlin, der schon mehrmals, genau, drin, der mehrmals Podcast ironisch erwähnt wurde. Der heißt wirklich Merlin. Merlins Lesezauber. Na, wie heißt das? Lese Merlin. Das ist aber Computer-Merlin. Computer-Merlin. Spiele-Merlin. Computer-Merlin.de. Spiele-Merlin und Spiele-Joe. Joe. Der Joe. Der Joe ist so Asiate, aber das hört man nicht. Gut, dass es gesagt hast. So wie Becker. Genau, so asiatisch wie ich. Genau. Ja, jetzt. Ja, da wird sich der Merlin gemacht. Aber jetzt freuen, dass wir ihn so. Ja. Alle sofort hören. Wenn er Podcast auch hören würde, dann würde er sich freuen. Ja, hier. Also, wir nehmen unsere Empfehlung zurück. Ja. Ja, also dann bis nächste Woche, wenn wir wieder aufnehmen. Ja. Wenn es wieder heißt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Uncommon Taste. Der Podcast, dem die Frauen vertrauen. Dann sollen wir einfach mal nochmal Tschüss sagen. Okay. Und jetzt gibt es einen Abschied von den Guys und alle sagen: Wir sehen uns in der nächsten Dimension. Sag die Guys. Die so schlecht rausgekommen sind. Also der Bundestrainer hatte da sehr viel Verständnis für. Er hat uns gesagt, dass wir ein gutes Spiel gespielt haben. Und ich denke mal, es wird sich auch zeigen müssen, was da personell noch gemacht werden muss. Also ob wir mit der Aufstellung weiterhin arbeiten können oder nicht. Okay, dann zurück ins Sportstudio. Nach Mainz. Auf die Hand. Ich hab vergessen zu fragen, wie die Debatte um die Nationalhymne ist. So, jeder wie er will. Ja. Also im Herzen habe ich sie mitgesungen. Die Italiener haben ja mit Inbrunst gesungen, ne? Richtig. Haben sie deshalb gewonnen. Ja. Ja, ja. Ja, die Italiener, die haben ein ganz anderes Verhältnis dazu. Die haben nicht dieselbe Geschichte wie wir. Ich denke, wir als Deutscher muss man da ein bisschen sensibel sein. Ja. Ansonsten die Verständigung unter den Teammitgliedern ist gut. Also bei uns ist das gar kein Problem, egal wo einer herkommt. Wir spielen alle zusammen, wir sind eine Mannschaft. Wir müssen auch eine Mannschaft sein, weil wenn da einzelne Kämpfer hingehen, dann kann man nicht kein Spiel gewinnen. Also dann kann man vielleicht gut schön Fußball spielen, aber gewinnen wird man nicht. Ich gehe wieder zurück nach Mainz. So, jetzt die Tagesschau. Bonn. Okay. Fangen wir jetzt nochmal von vorne ja, an. Klaus Kleber und Gundula Gause. Wir können das ja genauso machen wie letztes Mal. Ja, ja. Ich bin Gundula Gause. Okay. Wir kommen in Entenhausen. Ja, vor allem wenn der andere Klaus Kleber heißt. Also bitte. Na gut. Ich fange einfach an, während ihr lacht. Die Folge ist verdammt gejinxt. Ja. Mhm.